Well, greetings from the Living Grace Ministries in St. Petersburg. Grüße von der Gemeinde Lebendige Gnade in St. Petersburg. And they're as excited about us being here as we are excited. Und sie freuen sich so sehr, dass wir hier sein können, genauso wie wir. They're hoping to hear a good message while I'm gone. Und sie hoffen, dass sie eine gute Botschaft zu hören kriegen, während ich weg bin. Would you pray for her, please? Ja, just bitte betet für mich. You know. I'm guilty. I don't speak English. I speak Tennessean, and it's sometimes a little bit hard. Ich spreche nicht Englisch, sondern Tennesseeisch, und das ist manchmal schwer zu verstehen. I know you don't know Pastor Brian Williams, but ich weiß, Sie kennen Pastor Brian Williams nicht. When he invited us to speak in Helsinki, he always had his interpreters to listen to bluegrass music for 2 months. Aber wenn er uns immer nach Helsinki eingeladen hat, damit wir dort sprechen, dann hat er vorher seine Übersetzer Bluegrass Musik hören lassen, 2 Monate lang. You have bluegrass music here, I'm sure, don't you? I don't. Oh. Wow, that's higher. Well, I see some people that I know. Ich sehe einige Leute, die ich kenne. And don't tell them what you know, okay? Let's just. Und sagt ihnen nicht, was ihr wisst. I'm very happy to have my wife with me tonight. And ich freue mich sehr, dass meine Frau heute mit mir ist. I don't ever preach without my wife, so this is a new experience. And I don't know if you're going to correct my mistakes or not. Ich predige immer nur, wenn meine Frau da ist, und ich weiß nicht, ob meine Übersetzerin heute meine Fehler korrigieren wird. Praise God. She knows the verses that I miss. Meine Frau kennt die Verse, die ich auslasse. Last week she got to interpreting before I was saying it. Und letzte Woche hat sie schon übersetzt, bevor ich es überhaupt noch gesagt habe. I turned to her and I said, I was going to say that. Und ich habe mich zu ihr gewandt und habe gesagt, das wollte ich auch sagen. So we have quite a good time in that. Wir haben wirklich eine gute Zeit zusammen. A multi-language church is fun. Und eine vielsprachige Gemeinde ist wirklich sehr lustig. They handed me a note one service. Bei einem Gottesdienst haben sie mir. And I don't know how this is going to translate into German. We'll try. Und ich weiß nicht, wie sich das ins Deutsche übersetzt. And the note said, please pray. Und da stand, bitte, for Lubas, bete für Lubas Oleg. That's a name. Oleg. But it was in Russian. The note was I in Russian. I couldn't really read it. Well here, so. And so they whispered in my ear, Pastor, pray for Lubas Oleg. Also, und jemand hat mir ins Ohr geflüstert, Pastor, bitte bete für Lubas altes Bein. So I prayed the most beautiful prayer you've ever heard in your life. Und ich habe das schönste Gebet gebetet, das ihr je in eurem Leben gehört habt. Lubas old leg. Für das alte Bein von Luba. And God healed her old leg. Und Gott hat ihr altes Bein geheilt. And the next service we prayed for her son, Oleg. Und das beim nächsten Gottesdienst haben wir dann für ihren Sohn gebetet, der heißt Oleg. So, it's fun. You have those problems here sometimes. Yeah, but Pastor Rob is so intelligent, you know. Well, if I was as good looking as your pastor, wenn ich so gut ausschauen würde wie euer Pastor, and preached as good as I preach, und so gut predigen würde, wie ich es tue, the Billy Graham Association would have me lined up to step right in when Dr. Graham retires. I know, just dann würde right mich in die there. Billy Graham Association sofort anrufen, so, und drannehmen, wenn Billy Graham in Pension geht. But, you know, God gives looks to some pastors and he gives brains to other pastors. Aber Gott gibt manchen Pastoren ein gutes Aussehen und den anderen das Hirn. My wife and I, meine Frau und ich, we had a spiritual experience going with him yesterday to buy glasses. Das war für uns, war das wirklich eine geistliche Erfahrung, wie wir mit ihm mitgegangen sind und Brillen gekauft haben. I wished I had a video recorded it. Und ich wünschte, da würde es ein Video davon geben. I mean, he spent more time buying a pair of glasses than most people would to buy an apartment. Er hat mehr Zeit gebraucht, um Brillen zu kaufen, als manche Leute brauchen würden, um eine Wohnung zu kaufen. I'm teasing you. Das war ein Scherz. I have such a high regard for your pastor. Und ich schätze euren Pastor wirklich sehr hoch. There's been times recently that I really needed a friend and he was always there and I thank God. Und in letzter Zeit hat es Zeiten gegeben, wo ich wirklich einen Freund gebraucht habe und er war immer da für mich. I know that you know this, but you're blessed to have him. Und ich weiß, ihr wisst es, aber ihr seid sehr gesegnet, dass ihr habt. You're not counting all this stuff on my time, are you okay? In Russia, we don't have a lot to laugh about, so everybody comes to church so they can laugh at me. In so Russland it's really gibt's important. Nicht so viel zu lachen, und deswegen kommen alle in die Gemeinde, damit sie über mich lachen können. Okay, let's look at Ephesians. Gehen wir zu Epheser. And I'm going to preach through the whole book, so let's start at chapter 1. Und ich werde das ganze Buch predigen, und wir fangen mit Kapitel 1 an. Okay. Now, look, when I preach, you need to do a couple of things. Wenn ich bete, dann müsst ihr einige Sachen tun. You need to fasten your seat belts. Erstens anschnallen. Because we're going to go up very fast. Denn wir werden sehr schnell starten. And we come down very fast. Und auch sehr schnell landen. A lot of times, landen. When I'm finished, people are falling out in the floor, you und know. Sehr oft, wenn ich fertig bin, dann fallen die Leute auf den Boden. So don't, and the message will be as short as fast as you listen. Und die Botschaft wird zu kurz sein, wenn ihr schnell zuhören könnt. Okay. Hey, I like you. Let's swap churches. We can do that? That's what we ought to do. We ought to swap. Every 6 months we swap and have a different... Also alle 6 Monate werden wir die Gemeinde wechseln, dass jeder eine andere hat. I'm teasing again. Okay. Ich scherze. Are we supposed to do anything? We let the children go or anything? I don't know sollen what to wir do. Irgendwas tun? Children's sollen already gone. Kinder irgendwo hingehen, die Kinder sind schon weg. Okay. Listen, we've got so many kids in our church, every time we let them go to children's worship, I have deep depression. I mean, half the congregation goes out the back door. Wir haben so viele Kinder bei uns in der Gemeinde, jedes Mal, wenn sie in die Sonntagsschule gehen, dann kriege ich eine Depression, weil die halben Leute weg sind. You're doing great. Amen. You are. Thank you. Wow. You know, what she's doing is more important than what I'm doing because, you know, you're listening to her, so I'm so, thank God for her. Sie macht, das ist wichtiger als das, was ich mache, weil ihr zuhört. When my wife comes to a place she doesn't want to interpret, it gets very quiet, and I find out that I'm the only body talking. Somehow I cannot really hear, can you? Sorry. Yeah, give me more power back there. No. Okay. Are we in Ephesians? Haben alle Epheser aufgeschlagen? Listen, by the time I get through the night, you'll be thanking God for your pastor. Wenn ich fertig bin heute Abend, dann werdet ihr Gott für euren Pastor danken. Okay. That's why he's setting up here on the rostrum in case I get off, he can remove me real quick. Und deswegen bin ich hier oben, dass er mich nachher schnell entfernen kann. Okay, when I get discouraged and when I'm under a lot of pressure, I find myself going to this chapter over and over and over. Wenn ich entmutigt werde und sehr viel Druck aushalten muss, dann schaue ich mir immer dieses Kapitel an. When I get the feeling like I'm not saved. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht errettet bin. You ever feel like that? Habt ihr hier schon so gefühlt? If you don't, you're lying. Wenn es nicht zugibt, dann lügt er. You know, there's days I wake up, I don't feel saved. Es gibt Tage, da wache ich auf und ich fühle mich nicht errettet. And I need to read about it in God's word to build me back up. Und ich muss in Gottes Wort lesen, damit ich mich wieder aufbaue. And by the time I finish a few verses in Ephesians, the first chapter, I'm jumping up and down. Und wenn ich dann mit diesen paar Versen fertig bin im 1. Epheser 1, dann hüpfe ich auf und ab. And doing a lot of strange things that maybe I won't do tonight because I know it would scare you to death. Und ich mache dann immer merkwürdige Sachen und die mache ich heute vielleicht nicht. Ich möchte euch nicht zu Tode erschrecken. When I would preach for Pastor Brian in Helsinki, they always kept an ambulance out front of the church. An ambulance. Also wenn ich für Pastor, also in Helsinki gepredigt habe, für Pastor Williams, da gab es immer eine Rettung vor der Gemeinde. Okay, let's go. Verse 3. I heard Pastor Rob go... Okay, it says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. The word blessed there is happy. Das Wort gesegnet heißt there is glücklich. Something that makes God happy. Es gibt etwas, das Gott fröhlich und glücklich macht. He says happy. God is happy. Es steht hier, Gott ist glücklich, gesegnet. By blessing us with spiritual blessings in heavenly places. Indem er uns geistliche Segnungen schenkt in der Himmelswelt. What's he talking about? Worüber redet er hier? It has a two-sided coin here. Das sind zwei Seiten einer Medaille. First of all, zuerst, God is blessed Gott ist that gesegnet, Dennis Ellis, dass Dennis is Ellis in his presence at this very moment. Genau in diesem Moment in seiner Gegenwart ist. Did you know that? If you're born again, wenn du wiedergeboren you are in bist, the presence of God at this very moment. Dann bist du genau in diesem Moment in der Gegenwart Gottes. I don't know if we're sitting around the throne or what we're doing there. Ich weiß nicht, was wir dort machen werden, ob wir um den Thron herum stehen but werden. But in the mind of God. Aber in Gottes Gedanken. You and I are ever before the presence of God Almighty. Sind du und ich immer vor der, in der Gegenwart des allmächtigen Gottes. And it is not controlled by our circumstances on this earth. Und das hängt nicht von unseren Umständen auf dieser Erde ab. I like the idea that God is looking at me every day und in heaven. Ich mag diesen Gedanken, dass Gott jeden Tag mich im Himmel anschaut. And the thing that amazes me, und das, was mich erstaunt, it makes him happy. Ist, dass es ihn glücklich macht. And I don't know about you, but I like making God happy. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag es, Gott glücklich but there's machen. Another side. Und da gibt's noch die even andere though Seite. I live on this earth, obwohl ich auf dieser Erde lebe, my characteristics is not earthly, it's heavenly. Sind meine Eigenschaften nicht irdisch, sondern himmlisch. My citizenship is there. Meine Bürgerschaft ist dort oben. And I am an ambassador here. Und ich bin ein Botschafter hier. And there is something about me here that is from my home there. Und in mir gibt es hier etwas, das aus meiner Heimat dort oben stammt. My characteristics is not from this earth. Meine Eigenschaften sind nicht von dieser Welt. And God is blessed with that. Und das segnet Gott. That makes God happy. Das macht Gott glücklich. What did we do to earn this great thing? Was haben wir getan, um uns etwas so Großartiges zu verdienen? We're gonna see. Wir werden das sehen. Okay, so we're in the heavenly place with Christ. Wir sind in der Himmelswelt mit Christus. We are like the heavenly place on earth. Und wir sind wie die Himmelswelten auf Verse der Erde. 4. Vers 4. Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. You understand? By the way, don't let the doctrine of election scare you. It's a beautiful doctrine. Lasst euch von der Lehre der Erwählung keine Angst einjagen. Das ist eine sehr wunderschöne Lehre. God chose you and me before he made the first star. Gott hat dich und mich erwählt, bevor er noch den ersten Stern geschaffen hat. Why would he do that? Warum hat er das getan? So we couldn't mess up anything. Damit wir nichts falsch machen könnten. Und versauen könnten. He chose us before he created the earth. Er hat uns erwählt, bevor er die Welt geschaffen hat. God set his affection, our affection on us before there was anything in existence. Gott hat schon Zuneigung zu uns gehabt, bevor es noch irgendwas gab, das existierte. You understand that? Versteht ihr das? That's real important. Das ist wirklich wichtig. That means my failures does not influence God's commitment to me. Das heißt, mein Versagen beeinflusst nicht Gottes Hingabe und seine Verbindlichkeit mir gegenüber. Because he loved me before I was. Denn er hat mich ja schon geliebt, bevor es mich noch gegeben hat. It was a finished deal before I ever existed. Das war schon entschieden, bevor ich jemals existiert habe. Before I was a twinkle in my father's eye, bevor ich noch ein Blinzeln im Auge meines Vaters God war. Had set his affection on Dennis Ellis. Hat Gott schon seine And Zuneigung auf mich gerichtet und auf euch. And he says, und er the sagt, reason he did that der Grund, warum er das gemacht is that hat, we would be sanctified ist, damit wir geheiligt werden. Without any blame. Tadellos. Now, what if God had chose you after you got saved? Was wäre gewesen, wenn Gott euch erwählt hätte, nachdem ihr gerettet wurdet? We'd have a problem, wouldn't we? Wir hätten wirklich ein Problem. That means God would have to deal with all the baggage of my life. Und das würde dann bedeuten, dass Gott mit all dem Ballast meines Lebens sich auseinandersetzen müsste. Are you seeing a light? Und erkennt ihr das? See, God's love is unconditional because God set his affection on us before we were. Gottes Liebe ist bedingungslos, weil er uns schon geliebt hat, bevor wir noch existiert haben. Praise God for that. Und dafür preisen wir Gott. My failures. Mein Versagen. My failures. Mein Versagen. Never influences a holy God. Wird niemals den heiligen Gott beeinflussen. Because God loved me. Weil Gott mich God liebt. Loved you. Geliebt hat und weil er euch geliebt Before hat. You were. Bevor es and euch he noch says, gegeben because hat. Of that, und you er sagt, deswegen can set in the heavenlies, könnt ihr in den Himmelswelten sitzen, based on my loving you. Auf der Grundlage dessen, dass er mich geliebt Not hat. Not by your performance. Nicht aufgrund unserer Leistungen. God is not performance orientated. Gott ist nicht leistungsorientiert. Aren't you glad? Seid ihr nicht froh darüber? If God was performance oriented, I would have already gone to hell over 6 billion times. Wenn Gott leistungsorientiert wäre, dann wäre ich schon 6 Milliarden Mal in der Hölle gelandet. There would be no way I could go to heaven. Es gäbe keine Chance für mich, dass ich je in den Himmel komme. But my going to heaven is based on what he did before I did. Aber dass ich in den Himmel komme, beruht darauf, was er getan hat, Verse bevor five. Ich etwas getan habe. Having predestinated us to the adoption of sons by Jesus Christ to himself, according to his good pleasure of his will. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Another word that scares people to death. Und das ist wieder ein Wort, das den Menschen eine Höllenangst einjagt. Predestination. Vorherbestimmung. He's not talking about fatalism. Und hier ist nicht die Rede von Fatalismus. God has predestinated that you and I be like Jesus Christ. Gott hat vorherbestimmt, dass du und ich wie Jesus Christus sind. And may I add? Und darf ich etwas dazu fügen? With your help? Mit deiner Hilfe? Or without your help? Oder ohne deine Hilfe. He predestinated it. Er hat es vorherbestimmt. Hallelujah. I'm going to be like Halleluja. Jesus. I don't look like him now. Excuse me. Ich werde so sein wie Jesus, auch wenn ich leider jetzt nicht so ausschaue. But I have a promise. Aber ich habe eine Verheißung. God, in eternity past, Gott in der vergangenen predestinated Ewigkeit Dennis Ellis to be like his son, hat vorherbestimmt, dass Dennis Ellis wie sein Sohn ist, that I would look like his son, dass ich wie sein Sohn ausschaue, and that he would treat me like his son, und dass er mich wie seinen Sohn behandelt, because we're identical twins. Denn wir sind eineige Zwillinge. And God did not wait for me to decide to be like Jesus. He says, Dennis, you're going to be like Jesus. Und Gott hat nicht darauf gewartet, dass ich beschließe, wie Jesus zu sein. Dass ich wie Jesus sein werde, sondern er hat es selbst bestimmt, dass ich wie Jesus sein werde. I hope you're not laughing at what I look like now. Ich hoffe, ihr lacht nicht drüber, wie ich jetzt ausschaue. You know, don't laugh at this body. I like it. I've been in it a long time. I've got used to it. Lacht nicht über diesen Körper. Ich mag ihn. Ich habe mich schon lang dran gewöhnt. But he says we're predestinated to be adopted. Und er sagt, wir sind vorherbestimmt, um adoptiert zu werden. And that's a tricky word. Und das ist it does not mean adoption like in our languages today. Und hier ist nicht die Adoption so gemeint, wie wir sie heute verstehen. You understand? Versteht ihr? God's not walking along the street one day and just said, "Oh, there is a homeless child in Vienna. I'm going to adopt him into my family." Gott geht nicht auf der Straße herum und sagt, "Oh, da gibt es ein obdachloses Kind und ich werde das jetzt in meine Familie adoptieren." Would you excuse me for a minute? Könnt ihr mich kurz entschuldigen? If God knew me before the foundation of the world, wenn Gott mich gekannt hat vor Grundlegung der Welt, and I already belonged to him, und ich schon damals ihm gehört habe, how could he adopt me? Wie konnte er mich adoptieren? I'm already his. Ich gehöre ja schon ihm. The word adoption here means it is not a relationship, it is a position. Und das Wort Adoption oder Sohnschaft hier bedeutet, es ist keine Beziehung, sondern es ist eine Position. You see, when you and I got saved, we were children of God. Als du und ich errettet wurden, waren wir Kinder Gottes. Every one of us. Jeder einzelne von That's uns. That's not what he's talking about. Aber davon ist nicht die Rede hier. Adopted son is when God puts us in the position of Jesus Christ. Ein adoptierter Sohn, das heißt, dass Gott uns in die Position Jesus Christi stellt. What did God give his son? What did God the Father give his son? Was hat Gott seinem Sohn gegeben? What? Was? Everything. Alles. Hey, guess what? Und wisst ihr was? If it belongs to Jesus, it belongs to me. Wenn es Jesus gehört, gehört es auch mir. You know what it says? I am adopted. I've been put into the position of my older brother. Ich bin adoptiert. Mir wurde dieselbe Stellung gegeben wie meinem älteren Bruder. So I've been trying to charge rent on all the places that sells alcohol in our city because it's already ours. I said I've been trying to charge rent on the alcohol stores, beer stores. Also ich habe versucht, von allen Alkoholgeschäften in unserer Stadt Miete zu verkassieren, weil sie schon uns gehören. It will be. Sie werden uns gehören. Everything that belongs to the Son, our adoption puts us in that place, and he's going to talk about that in a few seconds. Alles, was dem Sohn gehört, unsere Adoption setzt uns an dieselbe Stelle. Now, why does God do that? Warum macht das Gott? Because it makes him hilariously happy. Gott macht das zum Ausflippen glücklich. That's what it says. Und das steht da. You thought it because you were good. Ihr habt geglaubt, das ist deswegen, weil ihr not, brav not seid. You. Nicht you know, ihr. Some other church out there. Irgendeine andere Gemeinde. We really think if we perform good enough, God will say, oh, you did such a good job, I'm going to invite you into my family. Wir denken uns immer, wenn wir brav genug sind, dann wird Gott sagen, du hast das so toll gemacht, jetzt nehme ich dich in meine Familie auf. God has a setting in front of him because it makes him feel good. Nein, Gott hat uns vor sich sitzen, weil es ihm glücklich macht. God chose us because it makes him feel good. Gott hat uns erwählt, weil es ihn glücklich macht. God sanctified us in his presence because it made him feel good. Gott heiligt uns in seiner Gegenwart, weil er sich dadurch gut fühlt. God predestinated us to be like Jesus because he made him feel good. Gott hat uns dazu vorherbestimmt, dass wir wie Jesus sind, weil es ihn glücklich macht. Vers 6. To the praise of the glory of his grace by which he made us accepted in the beloved. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Why are you saved? Warum bist du errettet? Did you know your being saved brought glory to God? Hast du gewusst, dass du errettet bist, das hat Gott Herrlichkeit gebracht? And it made him happy. Und es hat ihn glücklich gemacht. I'm using the word happy there loosely. It means that he is blessed beyond our imagination. Und ich verwende das Wort glücklich jetzt im weiteren Sinn und es bedeutet, dass er gesegnet ist mehr als wir uns je vorstellen können. Vers 7. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sin according to the riches of his grace. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Now what does redemption mean? Was bedeutet Erlösung? Okay, redemption means Erlösung bedeutet, that there is a process, dass es einen Prozess gibt, where someone owes, wo jemand etwas schuldet, and another person pays what they owe. Und jemand anderer zahlt zurück oder bezahlt, was der eine schuldet. We would call it take off the market. Und wir würden das nennen vom Markt wegnehmen. Okay, any of you own your apartment? Gibt es manche von euch, die eine Eigentumswohnung haben? Some of you own your apartment. Habt ihr okay, manche you, eine you Eigentumswohnung? Paid for it. Ihr habt für sie you got a title deed. Ihr habt eine Eigentumsurkunde. What if you lived there for a year? Was wäre, wenn du ein Jahr lang dort lebst? And somebody knocked at your door. Und dann klopft jemand an deine Tür. And they said, "What are you doing in our apartment?" Was machst du in meiner Wohnung? You said, "This is my apartment." Und du sagst, diese Wohnung gehört mir. I paid for it. Ich habe sie bezahlt. Would that make you happy? Wird euch das glücklich machen? When God bought us by His Son's blood, He took us off the market. Als Gott uns erkauft hat durch das Blut seines Sohnes, hat er uns vom Markt genommen. Nobody else can buy us. Niemand anderer kann uns kaufen. I can live in my eternal security because the price has already been paid. Ich kann in ewiger Sicherheit leben, weil der Preis schon bezahlt wurde. Now what are you worth tonight? Was seid ihr heute wert? What is your value? Was ist euer Wert? Okay, if we go buy a Mercedes 600, wenn wir einen Mercedes 600 kaufen, and let's say it cost 100,000 euros, und nehmen wir an, er kostet 100,000 Euro, could I say then the value of the Mercedes is 100,000 euros? Könnte ich dann sagen, dass der Wert dieses Mercedes 100,000 Euro beträgt? Is that not fair? Wäre das nicht richtig? That's reasonable? Das wäre vernünftig. Sure it is. Natürlich. What is my value? Was ist mein Wert? The blood of Jesus Christ. Das Blut Jesu Christi. That's your value. Das ist dein Wert. That's my value. Das ist mein Wert. That's what God had to pay to redeem you and I. Das musste Gott bezahlen, um dich und mich loszukaufen und and zu erlösen. And he took us off the market. Und er hat uns vom Markt genommen. Because we belong to him. Weil wir ihm gehören. Drop down to verse 11. Geht zu Vers 11. In him also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who works all things together to the counsel of his will. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorher bestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. And then verse 13. Und dann Vers 13. In him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Do you see a progression? Seht ihr diese Steigerung? We have been sealed. Wir wurden versiegelt. In the Greek culture, sealing meant that something, there had been a transfer of a possession. In der griechischen Kultur bedeutet das Versiegeln, dass ein Besitz den Besitzer gewechselt hat. And the transaction is over. Und dass dieses Geschäft vorbei ist, abgeschlossen ist. See, religion teaches us that the transaction has to be renegotiated over and over and over by our performance. Und die Religion sagt uns, dass dieses Geschäft immer wieder neu ausgehandelt werden muss und durch unsere Leistung bestätigt werden muss. The seal shows ownership. Aber das Siegel zeigt, dass die Eigentümerschaft. It's kind of like my ring. Das ist wie mein Ring. That says that somebody owns me. Dieser Ring besagt, dass jemand, I belong to her. Dass ich jemandem gehöre, dass ich ihr gehöre. You understand? Versteht this ihr das? Is a seal of our wedding. Das ist das Siegel unserer Hochzeit. I had a little girl come up to me in St. Petersburg. Ein Mädchen ist einmal in St. Petersburg zu mir gekommen. At my age, you're always, you know, kind of flattered when a girl comes up to you, you know. Und in meinem Alter fühlt man sich immer ein bisschen geschmeichelt, wenn ein Mädchen zu dir and kommt. And she said, und sie hi, sagte, honey. Hi, Schatzi. Said hello. Und ich habe gesagt, said, guten Tag. Would you like to have some fun? Und sie hat gesagt, hättest du gerne ein bisschen Spaß? I said, I'm already having fun. Und ich habe gesagt, ich habe schon Spaß. She says, wouldn't you like to go out with me? Und sie hat gesagt, würdest du gern mit mir ausgehen? And she, I said, und ich sagte, I have a wife. Ich habe eine Frau. She said, that don't matter, we can still have fun. Und sie hat gesagt, das ist egal, wir können noch trotzdem Spaß haben. I said, can I tell you something? Und ich habe gesagt, darf ich Ihnen was sagen? Why do I need going looking for bologna when I've got steak at home? Warum soll ich irgendeinen Käse mir suchen, wenn ich doch zu Hause Steak kriege? And she left. Und dann ist sie gegangen. I have a seal on my hand. Ich habe ein Siegel an meiner Hand. God has put a seal in our heart. Gott hat ein Siegel gesetzt auf it unser means, Herz. It means the transaction is completed. Das heißt, das Geschäft ist abgeschlossen. It's a seal of ownership. Es ist ein Siegel des Eigentums. And it's also a seal of security. Und auch ein Siegel der Sicherheit. Can I lose my salvation? Kann ich meine Errettung verlieren? Sure I can. Natürlich kann ich das. I need to. Ich muss es. You need to lose yours too. Und ihr müsst auch eure verlieren. That's the problem with us today in religion anyway. We've all got our own salvation. Und das ist das Problem in der Religion heutzutage, dass wir alle unsere eigene Errettung haben. If you're resting in your salvation, you're in big trouble. Wenn du auf deine eigene Errettung vertraust, dann hast du wirklich Probleme. I'd be scared to go to sleep at night. Und ich hätte Angst, mich schlafen zu legen. I'm resting in his salvation. Ich ruhe in seiner Errettung. David said, "Restore unto me the joy of thy salvation." David hat gesagt, schenke mir wieder die Freude deiner Errettung. I'm sealed in his salvation. Ich bin versiegelt in seiner I'm Errettung. I'm secure in his salvation. Und ich bin sicher in seiner more Errettung. Verse. Und noch einen Vers. Who is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory? Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Who is the earnest? Er ist das Unterpfand. This is a business term. Und das ist ein Terminus aus der Wirtschaft. When you go buy a home, wenn du ein Haus kaufst, I believe your church is doing this. You paid money down. Und ich glaube, eure Gemeinde okay. macht das jetzt. Ihr müsst eine Anzahlung leisten. You didn't pay all the money. Ihr habt nicht den gesamten Kaufpreis bezahlt. You paid maybe 10%. Vielleicht habt ihr 10% bezahlt. This is the word in the Greek. Und das ist dieses Wort hier im Griechischen. God has given us a deposit. Gott hat uns eine Anzahlung gegeben. Of our inheritance. Eine Anzahlung unseres Erbes. And the deposit he gave us was the Holy Spirit. Und diese Anzahlung, die er uns gegeben hat, ist der Heilige Geist. Und hört genau zu. If you pay somebody 10%, wenn du jemanden 10% zahlst, and then you can't pay the rest, und wenn du dann den Rest nicht zahlen kannst, who gets the 10%? Wer kriegt die 10%? You don't. Nicht du. Right? Stimmt das? They keep it. Sondern der andere behält They earned it. Es. Er hat es verdient. Now listen to this. Hört euch das an. If God gave you and me the Holy Spirit as earnest, wenn Gott dir und mir den Heiligen Geist gegeben hat als Unterpfand, and if for some reason God can't come up with the rest of the deal, und wenn aus irgendeinem Grund Gott den Rest des Geschäftes nicht abschließen kann, who cares? Ist doch egal. We've got the Holy Spirit already. He belongs to us. Wir haben doch schon den Heiligen Geist. Er gehört uns. We can't lose. Wir können nichts verlieren. We own the Holy Spirit. Uns gehört der Heilige Geist. Who is the Holy Spirit? Wer ist der Heilige Geist? It's God. Es ist Gott. Now that, if I was in a church that shouted, I would shout right now, just hallelujah, praise God. Wenn ich in einer Gemeinde wäre, wo die Leute schreien, dann würde ich jetzt Halleluja schreien. Can you see how secure we are? Könnt ihr sehen, wie sicher wir sind? Now we're going to try something. This is a Tennessee saying, but I believe you can do it. You are amazing. Also wir werden jetzt etwas versuchen. I feel after reading these verses, nachdem ich diese Verse gelesen habe, so secure, fühle ich mich so sicher. God did everything before I was. Gott hat alles schon getan, bevor es mich gegeben God hat. God is making me like his son. Gott macht mich wie seinen Sohn. God has guaranteed the full package by the Holy Spirit in me. Und Gott hat durch den Heiligen Geist in mir die Garantie gegeben, dass das Geschäft auch wirklich abgeschlossen wird. I could swing out over hell. Und ich könnte jetzt mich über die Hölle schwingen. On a rotten sewing thread. Auf einem schon verschimmelten Nähfaden. and not worry one bit. Und es würde mir überhaupt keine Sorgen machen. That's how secure I feel tonight. So sicher fühle ich mich heute Abend. Not because of something I did. Nicht deswegen, was ich, weil ich etwas gemacht but hatte. But because of something he did. Sondern wegen etwas, was getan hat. I just want to be in on what he did. Ich möchte mich auf das verlassen, was getan hat. Everybody's trying to improve God's plan. Jeder versucht, Gottes Plan zu verbessern. Right? Nicht wahr? You know what an old maid is? Wisst ihr, was eine alte Jungfer ist? It's probably a very smart person, but anyway, it's. Wahrscheinlich ist das eine sehr gescheite Person. It's a lady that's over 35 and still not married, but it's a compliment, lady. Don't be offended if you're. Es ist eine Dame, die schon 35 ist und noch nicht verheiratet, aber das ist ein Kompliment. There was an old maid went to one of my pastors. So eine alte Jungfer ist zu einem meiner Pastoren gegangen. And she was really in depression. Und sie war sehr depressiv. And she said, Pastor, deprimiert. Und sie sagte, Pastor, I want to get married. Ich möchte heiraten. Pastor, uh-huh. Und der Pastor gesagt, aha. She said, all of my friends are already married and some of them have children and one of them has a grandchild. Alle meine Freundinnen sind verheiratet und die meisten haben Kinder und eine hat sogar schon ein Enkelkind. And I want to get married. Und ich will heiraten. And the wise old pastor, he said, und der weise alte Pastor hat gesagt, well, sister, Schwester, God has a plan. Gott hat einen Plan. One woman, eine Frau, for one man, für einen Mann, and you can't improve on it. Und du kannst diesen Plan nicht verbessern. She said, bless God, I don't want to improve on it. I want to get in on it. Und sie hat gesagt, ich möchte den Plan Gottes nicht verbessern. Ich möchte einfach nur haben, was mir zusteht. I love it when they laugh twice. That just. Und ich liebe es, wenn ihr zweimal lacht. Isn't that right? We don't need to improve on God's plan. We need to read Ephesians and just get in on what he's done already, you see. Und wir müssen Gottes Plan nicht verbessern, sondern wir sollen Epheser lesen und einfach das für uns beanspruchen, was schon da steht. Because when we can get here, denn wenn wir das empfangen können, there's peace. Dann haben wir Frieden. There's rest. Und Ruhe. If we see the finished work, wenn wir das vollbrachte Werk sehen, that Christ did before we could even mess it up, das Gott schon getan hat, bevor wir noch alles verpfuschen konnten. Wouldn't God really been smart to have, you know, a council with humans on this thing? Wouldn't we have messed it up terribly? Und wenn Gott uns da beteiligt hätte, wir hätten das alles kaputt gemacht. I don't know how long I've been preaching, but ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon predige. I've watched you. Several of you have done this. Manche von euch haben schon auf die Uhr geschaut. That didn't bother me. Aber das macht mir nichts aus. But some of you started doing this. Aber manche von euch schütteln jetzt schon ihre Uhr. That really offended me. Das stört mich jetzt schon sehr. Let me end with this and I'll be quiet. Und ich möchte mit dem abschließen und dann werde ich Ruhe geben. I'm getting in all I can while I can, because I probably won't be invited to preach again, you see, so I'm just getting. Und ich muss jetzt wirklich die Gelegenheit nützen, weil ich wahrscheinlich nie wieder eingeladen werde zu predigen. If we can rest in what we just shared. Wenn wir in dem rasten können, was wir gerade gehört haben. Then the best is yet to come. Dann haben wir das Beste noch vor uns. Versteht ihr? The best. God's best. Das Beste, Gottes kommt, wird noch für uns kommen. We're not worried anymore. Und wir machen uns keine Sorgen mehr. We're not afraid anymore. Wir haben keine Angst mehr. And let me just tell you a true story and I'll quit. Und ich möchte euch noch eine kurze Geschichte, eine wahre Geschichte erzählen vor dem Abschluss. There was a young lady and she had been diagnosed with cancer. Da war eine junge Frau und bei ihr wurde Krebs festgestellt. And very serious cancer. She had 3 months to live. Und es war schon sehr fortgeschritten und sie hatte noch 3 Monate zu leben. And she was getting everything in order. Und sie hat all ihre Sachen geregelt. And, she had picked out her coffin. Und sie hat sich einen Sarg ausgesucht. My dad did that. Mein Vater hat das gemacht. Boy, my dad, when he went to heaven, he wanted to go first class. Als mein Vater in den Himmel kam, er wollte erste Klasse reisen. He picked out the flowers. Er hat sich die Blumen selber ausgewählt. Out the casket. Er hat sich den Sarg selber ausgesucht. Er hat sich seine Kleider selber ausgesucht. Und ich habe gesagt, Papa, was soll ich machen, wenn du stirbst? I want you to preach Jesus and give an invitation. Und er hat gesagt, ich möchte, dass du über Jesus predigst und dass du die Leute einlädst, Jesus anzunehmen. And I did. Und das habe ich gemacht. Und Leute wurden gerettet. Anyway, this girl was just like my dad. Und dieses Mädchen war wie mein Papa. And so she called the pastor. Sie hat den Pastor angerufen. She wanted everything to be together before she died. Und sie wollte, dass alles in Ordnung and he came and, ist, bevor sie stirbt. You know, he was kind of down in the dumps, you know, but boy, she wasn't. Und er kam und er war sehr vorsichtig und sehr deprimiert, aber sie nicht. And she's now my pastor. Und sie hat gesagt, Pastor, this is the scripture I want you to use. Ich möchte, dass du folgende Schriftstellen predigst. He said, okay. Und er hat gesagt, and Pastor, okay. Und Pastor, these are the songs I want to sing. Ich möchte, dass diese Lieder gesungen werden. He said, okay. Und er hat gesagt, okay. And Pastor, Pastor, this is the dress I want to wear. Dieses Kleid möchte ich tragen. And he said, okay. Und er hat gesagt, okay. And they prayed together. Und sie haben gebetet. And he got ready to leave. Und er hat sich darauf vorbereitet zu gehen. He knew it would be the last time he would ever see her before the funeral. Und er hat gewusst, das ist das letzte Mal, dass er sie lebendig sieht. But she said this. Aber sie sagte. He was going out the door. Und er war schon fast bei der Tür draußen. And she said, "Wait a minute, Pastor. Wait a minute. I forgot the most important thing I called sie sagte, you for." Moment, Pastor. Ich habe das Allerwichtigste vergessen, dass ich das sagen wollte. And he went back. He just couldn't imagine what else she wanted. Und er ging zurück und er konnte sich nicht said, vorstellen, was sie noch they wollte. Put me in the casket, und sie sagte, wenn sie mich in den Sarg legen, I want them to put a fork in my right hand. Dann möchte ich, dass sie mir in die rechte Hand eine Gabel geben. You ever had any request? I've had some. Habt ihr schon jemals solche Bitten gehabt? Yeah, we had a deacon to get cremated and want us to take boats out in the middle of the lake and dump him in the lake. We did. Jemand hat gebeten, dass wir Yeah, that's okay. We had a deacon that died and we cremated him. He wanted to be cremated. Also ein Diakon von uns, der wollte eingeäschert werden. And take boats out in this big lake and pour him in the water. Und er wollte, dass wir mit Booten auf den großen See fahren und dass wir dann seine Asche ins Wasser schütten. Of course, he was one of those deacons. We'd have liked to pour it in the water before he died if we could. I said, he's one of these deacons. We wished we could have poured in the water before he died. Also, er war einer dieser Diakone, den wir schon gern ins Wasser geschüttet hätten, als er noch nicht tot war. So, he said, er sagte, you want a fork in your right hand? Du willst eine Gabel in der rechten Hand? She said, yes. Sie sagte, ja. He said, may I ask why? Und er sagte, darf ich fragen, she said, warum? Oh yes, because I want you to tell everybody that asks. I want you to tell everybody. Ich möchte, that dass du jeden sagst, der fragt. She said, Pastor, when I was a little girl, Pastor, als ich ein kleines Mädchen we had war, church fellowships. Da hatten wir Gemeindeversammlungen. Everybody brought food. Und alle haben Essen mitgebracht. And we would sit at the tables out in the yard together. Und wir sind dann zusammen im Hof an Tischen gesessen. And we would eat until all the food was gone. Und wir haben gegessen, bis alles weg war. And then the ladies would come up and start taking away the plates and the dishes. Und dann kamen die Frauen und haben die Teller abgeräumt und das Geschirr. And they would say to me, a little girl. Und sie haben zu mir gesagt, und ich war damals ein kleines Mädchen. Keep your fork. Behalte deine Gabel. The best is yet to come. Das Beste kommt noch. Chocolate cake. Schokoladetorte. Banana pudding. Whew. Bananenpudding. I'm gonna ask for a bathtub full of banana pudding when I get to heaven. Wenn ich in den Himmel komme, dann will ich eine Badewanne voll Bananenpudding. Backstroke in that banana pudding, you know. And she said, und sie sagte, Pastor, Pastor, I'm gonna die. Ich werde sterben. But the best is yet to come. Aber das Beste kommt noch. She said, I want you to tell everybody that asked about the fork. Und ich möchte, dass du jeden, der fragt, dass the pastor, du sagst, was es für eine Bewandtnis hat mit dieser Gabe. Stood beside her. Und der Pastor stand neben ihr. And everybody that came by. Und jeder, der vorbeiging, a pastor. Sagte, Pastor, there's a fork in there. Was soll denn diese Gabel da? What's it for? Wozu? And he would tell her the tell them the story. Und hat ihnen diese Geschichte erzählt. And she said, in my casket, I want to tell everybody the best is yet to come. In meinem Sarg möchte ich jedem sagen, das Beste kommt erst. My friend, meine Freunde, this book tells me. Dieses Buch sagt mir, best is yet to come. Das Beste kommt noch. God has more in store for us. Gott hat mehr vorbereitet für uns. Not just in heaven, nicht nur im Himmel, but right here, sondern auch hier. For this church, für diese Gemeinde. God has things for you in this church you do not have the capacity to even understand tonight. Gott hat Dinge für euch in dieser Gemeinde. Ihr habt nicht einmal die Fähigkeit, das euch heute vorzustellen. Let's quit trying to improve on God's plan. Hören wir auf zu versuchen, Gottes Plan zu verbessern. And just get in on it. Und nehmen wir ihn einfach an für uns. Amen. Amen. God bless you. Gott segne euch.